Ursula Welter berichtete aus Brüssel und am Telefon ist jetzt Joe Leinen. Er gehört der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament an und ist Vorsitzender des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, also des Ausschusses, der sich unter anderem mit den Folgen des Erweiterungsprozesses beschäftigt. Guten Tag. Guten Tag, Frau Blanke. Ihre Fraktion ist ebenso wie die Grünen und die Liberalen sauer auf die Staats- und Regierungschefs, weil die José Manuel Barroso schon jetzt für eine zweite Amtszeit nominieren wollen. Können Sie denn mit dem leben, was wir gerade gehört haben, also jetzt die Absichtserklärung und die offizielle Nominierung erst dann, wenn sich die Fraktionen neu gebildet haben? Das Parlament hat bei seiner letzten Sitzung im Mai in Straßburg mit ganz großer Mehrheit, also auch mit den Stimmen von CDU, CSU und der Volkspartei, gefordert, dass der Europäische Rat das neu gewählte Parlament konsultiert, bevor es einen Kandidatenvorschlag für das Amt des Kommissionspräsidenten gibt. Und man merkt ja, dass es Bewegung gibt beim Europäischen Rat, in diese Richtung sich auch zu verhalten. Die Fraktionen werden sich also in den kommenden Wochen bilden und die konstituierende Sitzung des Europaparlamentes ist am 14. Juli. Dann wird aber der Vertrag von Lissabon noch nicht in Kraft sein. Es würde also nach wie vor unter den Bedingungen des Nizza-Vertrages abgestimmt. Was wäre denn eigentlich der Unterschied? Nach dem Nizza-Vertrag gibt es auch einen Vorschlag vom Europäischen Rat und das Parlament stimmt zu oder auch nicht mit der Mehrheit der anwesenden Abgeordneten. Nach dem neuen Vertrag von Lissabon ist das etwas schärfer. Da soll der Vorschlag auf der Grundlage der Ergebnisse der Europawahlen gemacht werden. Also wer die Wahl gewonnen hat, soll auch das Prä haben für die Kandidatur zum Chef der europäischen Regierung. Und das Parlament stimmt mit absoluter Mehrheit aller Abgeordneten. Also das ist eine ganz höhere Messlatte, als es bisher beim Nizza-Vertrag der Fall ist. Barroso selbst drängt ja auch auf einen frühen Termin. Was meinen Sie, warum tut er das? Könnte er nicht in Ruhe die Abstimmung im Herbst abwarten, weil er doch gar keinen Gegenkandidaten hat? Ja, ich verstehe die Eile auch nicht, weil zwischen den zwei Verträgen, Nizza und Lissabon, sowieso zweimal abgestimmt werden muss. Also wenn der Europäische Rat darauf drängt, im Juli eine Abstimmung zu haben, dann ist das nur die erste Abstimmung, weil wir mit Lissabon eine andere Kommission bekommen als mit Nizza. In dem Nizza-Vertrag war vorgeschrieben, dass wir weniger Kommissare haben als Mitgliedsländer. Das ist in Lissabon nicht der Fall. Da hätte noch jedes Land einen Kommissar. Also der Kommissionspräsident würde eine andere Kommission leiten. Er muss deshalb im November nochmal durch die Mühle des Parlaments. Und ich würde auch raten, das nur einmal zu machen und nicht zweimal, weil jede Abstimmung natürlich immer ein Risiko mit sich bringt. Es gibt ja auch einige sozialdemokratische Regierungschefs, die Barroso unterstützen. Dazu gehören die aus Österreich, Bulgarien, Portugal, Spanien. Folgt daraus, dass auch die sozialdemokratische Fraktion gespalten ist? Nein, der Europäische Rat ist der Europäische Rat. Das sind die Staats- und Regierungschefs, das ist ein eigener Club. Die sehen sich auch oft und kennen sich. Und ich sage mal, einer Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber das Europäische Parlament ist das Europäische Parlament. Wir sind von den Bürgern gewählt. Da gibt es politische Mehrheiten und Minderheiten. Und in der Vergangenheit ist zwar das Parlament dem Europäischen Rat immer gefolgt, aber das muss nicht immer so sein. Und ich würde nicht empfehlen, das Parlament zu provozieren mit einem Parforce-Ritt, bevor wir uns überhaupt konstituiert haben. Das entspricht nicht der Würde und auch nicht der Legitimation der einzig direkt gewählten Institution auf europäischer Ebene. Was glauben Sie also, wird das Parlament Barroso durchfallen lassen? Na gut, es wird ja jetzt Erbsenzählerei gemacht. Wo liegen die Mehrheiten? Da die Fraktionen noch nicht getagt haben, kann man das heute gar nicht sagen. Es hat noch keine Fraktion getagt. Man weiß auch noch nicht letztendlich, wie groß die Fraktionen sind, weil es viele Mandatsträger gibt, die sich noch entscheiden müssen, wo sie hinwollen. Also das ist ein Wabonspiel und ein russisch Roulette. Ich würde dem Rat empfehlen, nicht zu einer zu schnellen Abstimmung im Parlament zu drängen. Der Streit um die Wiederwahl von Kommissionspräsident José Manuel Barroso, das war der sozialdemokratische Europaabgeordnete Joe Leinen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. 26 EU-Staaten haben den Vertrag von Lissabon ratifiziert. In einigen fehlt noch die Unterschrift des Staatsoberhauptes, in Deutschland zum Beispiel, wo noch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ansteht. Aber im Prinzip rechnet dort niemand mit einem Scheitern. Nur in Irland steht die Ratifizierung aus, weil die Bevölkerung in einem Referendum Nein gesagt hat. Im Herbst könnten die Iren nun noch einmal abstimmen und wie wir vorhin gehört haben, wird es Zugeständnisse geben, damit sie diesmal auch wirklich zustimmen. Wie stehen die Chancen dafür? Martin Zagatta hat sich in Dublin umgehört.